Pass auf, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz eine Geschichte. Stellt euch mal folgende Situation vor. Wir haben hier wunderschönes blaues Wasser. Also, stellt euch das vor. Ja, wir stehen jetzt auf diesem wunderschönen Strand. Ganz weiß, ganz weiß. Ganz da hinten am Horizont, ja, da brennt eine Bohrinsel und versinkt langsam im Meer. Auf der anderen Seite treiben ein paar Delfine mit dem Bauch nach oben. Oben drüber kreisen die Möwen. Au, au! Könnte ich euch mal bitten, Möwen zu sein? Stellt euch das vor, pass auf, wir machen jetzt nochmal Atmosphäre, also Meer. Ich würde es gerne die Möwen haben. Au, au! Au, noch ein bisschen mehr Möwen. Ja! Gestern war ich am Strand, jetzt habe ich Sonnenbrand. Nicht rot und leicht erhitzt, sondern knusprig. Ich liebe das Meer, ich liebe den Strand, doch was ich hasse, Sonnenbrand. Jeder Schritt tut mir weh, denn auch da unten bin ich knusprig. Oh weh, oh weh. Ich liebe das Meer, ich liebe den Strand. Doch was ich hasse, ist Sonnenbrand. Dankeschön, Stefan. Applaus, wenn ihr den wollt. Hey, ja, Wahnsinn, die Massentoten. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben uns ein bisschen vergaloppiert.